Ein billiges Geschenk, dachte Alice. Ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke macht. Aber sie traute sich nicht, es laut zu sagen. Wieder in Gedanken? Fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kinn tiefer in Alice Schulter. »Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will«, sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, sie zu langweilen. »Gerade so viel Recht«, sagte die Herzogin, »wie Ferkel zum Fliegen und die M...« Aber zu Alice großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingsworte »Moral«, und ihr Arm, der in ihrem ruhte, fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Armen, drohend blickend wie ein Gewitter. »Ein schöner Tag, Majestät«, fing die Herzogin mit leiser, schwacher Stimme an. »Ich will Sie schön gewarnt haben«, schrie die Königin und stampfte dabei mit dem Fuße. »Fort, augenblicklich, entweder mit Ihnen oder mit Ihrem Kopfe, wählen Sie!« Die Herzogin wählte und verschwand eilig. »Wir wollen weiterspielen«, sagte die Königin zu Alice, und diese, viel zu erschrocken, ein Wort zu erwidern, folgte ihr langsam zum Crockettfeld. Die übrigen Gäste hatten die Abwesenheit der Königin genutzt, um sich im Schatten auszuruhen. Sobald sie sie jedoch kommen sahen, eilten sie augenblicklich zum Spiel zurück, wobei die Königin nur sagte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, während sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien. »Schlagt ihm den Kopf ab!« oder »Schlagt ihr den Kopf ab!« Diejenigen, die sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Gewahrsam genommen, die natürlich dann aufhören mussten, die Tore zu bilden, so dass nach ungefähr einer halben Stunde kein Tor mehr übrig war und alle Spieler, außer dem König, der Königin und Alice, in Gewahrsam und zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice, »Hast du die... falsche Schildkröte schon gesehen?« »Nein«, sagte Alice, »ich weiß nicht einmal, was eine falsche Schildkröte ist.« »Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird«, sagte die Königin. »Ich habe weder eine gesehen noch von einer gehört«, sagte Alice. »Komm, schnell«, sagte die Königin, »sie soll dir ihre Geschichte erzählen.« Als sie miteinander fortgingen, hörte Alice den König leise zu der ganzen Versammlung sagen, »Ihr seid alle begnadigt.« »Ach, das ist ein Glück«, sagte sie sich, denn sie war über die vielen Enthauptungen, welche die Königin angeordnet hatte, ganz entsetzt gewesen. Sie kamen bald zu einem Greifen, der in der Sonne lag und schlief. »Auf, du Faulpelz«, sagte die Königin, »und bringe dies kleine Fräulein zu der falschen Schildkröte. Sie möchte gern ihre Geschichte hören. Ich muss zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich angeordnet habe.« Damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Greifen allein. Der Anblick des Tieres gefiel Alice nicht recht, aber im Ganzen genommen, dachte sie, würde es ebenso sicher sein, bei ihm zu bleiben, als dieser grausamen Königin zu folgen. Also wartete sie. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Er sah der Königin nach, bis sie verschwunden war, dann schüttelte er sich. »Ein köstlicher Spaß«, sagte der Greif halb zu sich selbst, halb zu Alice. »Was ist ein Spaß?«, fragte Alice. »Sieh«, sagte der Greif, »es ist alles ihre Einbildung, das alles. Niemand wird niemals nicht hingerichtet. Komm schnell.« »Jeder sagt hier, komm schnell«, dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging. »So viel bin ich in meinem Leben nicht hin und her kommandiert worden. Nein, in meinem ganzen Leben nicht.« Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sah, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenvorsprung saß, und als sie näher kamen, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte. Alice bedauerte sie sehr. »Was für einen Kummer hat sie?«, fragte sie den Greifen, und der Greif antwortete fast in denselben Worten wie zuvor. »Es ist alles ihre Einbildung, das alles. Sie hat keinen Kummer, nicht. Komm schnell!« Sie gingen also auf die falsche Schildkröte zu, die sie mit tränenschweren Augen anblickte, aber nichts sagte. »Die kleine Mamsell hier«, sprach der Greif, »sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen«, sagt sie. »Ich will sie ihr erzählen«, sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme. »Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin.« Gut, sie setzten sich hin, und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte, ich begreife nicht, wie sie je fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt. Aber sie wartete geduldig. »Einst«, sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer, »war ich eine wirkliche Schildkröte.« Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen »Kriang« und durch das heftige Schluchzen der falschen Schildkröte. Alice wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt, »Danke sehr für die interessante Geschichte«, aber sie konnte nicht umhin zu denken, dass doch noch etwas kommen müsse. Daher blieb sie sitzen und sagte nichts. »Als wir klein waren«, sprach die falsche Schildkröte endlich weiter, und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schluchzte, »gingen wir im Meer zur Schule. Die Lehrerin war eine alte Schildkröte. Wir nannten sie Mamsell Schalltier.« »Warum nanntet ihr sie Mamsell Schalltier?«, fragte Alice. »Sie schallt hier oder sie schallt da alle Tage. Darum«, sagte die falsche Schildkröte ärgerlich, »du bist wirklich sehr dumm.« »Du solltest dich schämen, eine so dumme Frage zu stellen«, setzte der Greif hinzu, und dann saßen beide da und sahen schweigend die arme Alice an, die in der Erde hätte versinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte, »Fahr zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten.« Und sie fuhr in folgenden Worten fort. »Ja, wir gingen zur Schule, im Meer. Ob ihr es glaubt oder nicht.« »Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube«, unterbrach sie Alice. »Doch, das hast du«, sagte die falsche Schildkröte. »Halt den Mund«, fügte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte. Die falsche Schildkröte fuhr fort. »Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten 24 Schulstunden, regelmäßig, jeden Tag.« »Das haben wir auf dem Lande auch«, sagte Alice. »Darauf brauchst du dir nicht so viel einbilden.« »Habt ihr außerdem auch Privatstunden?«, fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut. »Ja«, sagte Alice, »Französisch und Klavier.« »Und Wäsche?«, sagte die falsche Schildkröte. »Natürlich nicht«, sagte Alice entrüstet. »Ah, dann gehst du in keine wirklich gute Schule«, sagte die falsche Schildkröte sehr beruhigt. »In unserer Schule stand immer am Ende der Rechnung Französisch, Klavierspielen, Wäsche extra.« »Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben«, sagte Alice, »wenn ihr auf dem Grund des Meeres wohntet.« »Ich konnte keine Privatstunden bezahlen«, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. »Ich nahm nur den normalen Unterricht.« »Und was war das?«, fragte Alice. »Legen und treiben natürlich zuallererst«, erwiderte die falsche Schildkröte. »Und dann die vier Arten vom Rechnen. Zusehen, abziehen, vervielfraßen und stehlen.« »Ich habe nie von vervielfraßen gehört«, warf Alice ein. »Was ist das?« Der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung. »Nie von Vervielfraßen gehört«, rief er aus. »Du weißt doch, was Verhungern ist, vermute ich.« »Ja«, sagte Alice unsicher, »es heißt, nichts essen und davon sterben.« »Nun«, fuhr der Greif fort, »wenn du nicht verstehst, was Vervielfraßen ist, dann bist du ein Pinsel.« Alice hatte allen Mut verloren, noch weiter zu fragen und wandte sich daher an die falsche Schildkröte mit der Frage, »Was hattet ihr sonst noch zu lernen?« »Nun, erstens Gewichte«, erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände an den Flossen aufzählte. »Gewichte, alte und neue, mit Seografie, dann Springen. Der Springelehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Flossen reiben, meerschwimmig springen, schillern und imponieren.« »Wie ging denn das?« fragte Alice. »Ich kann es dir nicht selbst zeigen«, sagte die falsche Schildkröte. »Ich bin zu steif und der Greif hat es nicht gelernt.« »Hatte keine Zeit«, sagte der Greif. »Ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer der alten Sprachen. Das war ein alter Barsch. Ja, das war er.« »Bei dem bin ich nicht gewesen«, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. »Er lehrte Zebriisch und Greifisch, sagten sie immer.« »Das tat er auch, das tat er auch, und besonders Lassein«, sagte der Greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich die Vorderfüße vor ihre Gesichter schlugen. »Und wie viele Schüler wart ihr denn in einer Klasse?«, fragte Alice, die schnell auf ein anderes Thema kommen wollte. »10 am ersten Tag«, sagte die falsche Schildkröte, »9 am nächsten und so fort.« »Was für eine merkwürdige Einrichtung«, rief Alice aus. »Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren.« Das war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich durchdachte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte. »Am 11. Tag müssen dann alle frei gehabt haben?« »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Und wie wurde es am 12. Tag gemacht?«, fuhr Alice eifrig. Zehntes Kapitel. Das Hummerballett. Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Flosse die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber 1 bis 2 Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. »Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätte«, sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich konnte die falsche Schildkröte widersprechen, und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt.« »Nein«, sagte Alice. »Und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers gemacht.« Alice wollte eben sagen, »Ich kostete einmal«, aber sie hielt schnell inne und sagte, »Nein, niemals.« »Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist.« »Nein, in der Tat nicht«, sagte Alice. »Was für ein Tanz ist es?« »Nun«, sagte der Greif, »erst stellt man sich in einer Reihe am Strand auf.« »In 2 Reihen«, rief die falsche Schildkröte, »Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter. Dann, wenn alle Seesterne aus dem Weg geräumt sind«, »was gewöhnlich einige Zeit dauert«, unterbrach der Greif, »geht man 2 Schritte vorwärts.« »Jeder einen Hummer zum Tanze führend«, rief der Greif. »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte, »2 Schritte vorwärts, wieder paarweise gestellt.« »Man wechselt die Hummer und geht in derselben Ordnung zurück«, fuhr der Greif fort. »Dann musst du wissen«, fiel die falsche Schildkröte ein, »wirft man die...« »Die Hummer«, schrie der Greif mit einem Luftsprunge. »So weit ins Meer, wie man kann.« »Schwimmt ihnen nach«, kreischte der Greif. »Schlägt einen Purzelbaum im Wasser«, rief die falsche Schildkröte, indem sie wild umhersprang. »Wechselt die Hummer wieder«, heulte der Greif mit erhobener Stimme. »Zurück ans Land und das ist die ganze erste Figur«, sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich leise wurde. Und beide Tiere, die bis dahin wie verrückt umhergesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an. »Es muss ein sehr hübscher Tanz sein«, sagte Alice ängstlich. »Möchtest du eine kleine Probe sehen?«, fragte die falsche Schildkröte. »Sehr gern«, sagte Alice. »Komm, lass uns die erste Figur versuchen«, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. »Wir können es ohne Hummer, glaube ich. Wer soll singen?« »Oh, sing du«, sagte der Greif. »Ich habe die Worte vergessen.« So fingen sie also an, feierlich im Kreis um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie ihr zu nahe kamen, und die falsche Schildkröte sang dazu, sehr langsam und traurig, Folgendes. »Zu der Schnecke sprach ein Weißfisch. Kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Hummer alle stehen? Hinter uns, da kommt ein Meerschwein und es tritt mir auf den Schwanz. Und sie warten am Strande, dass wir kommen zu dem Tanz. Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht? Willst du denn nicht? Willst du kommen zu dem Tanz? Nein, du kannst es nicht ermessen, wie herrlich es wird sein. Nehmen sie uns mit den Hummern, werfen uns ins Meer hinein. Doch die Schnecke tät nicht trauen, das gefällt mir doch nicht ganz. Viel zu weit, ich danke, gehe nicht mit euch zum Tanz. Nein, ich kann nicht, mag, ich will nicht, kann nicht kommen zu dem Tanz. Nein, ich kann, ich mag, ich will nicht, mag nicht kommen zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach dagegen. Es kommt ja nicht drauf an, wie weit, ist doch wohl ein anderes Ufer drüben auf der anderen Seite. Und noch viele schöne Küsten gibt es außer Englands. Nur nicht blöde, liebe Schnecke, komm geschwind mit mir zum Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst nicht kommen zu dem Tanz? Danke sehr, es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanz zuzusehen, sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war. Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so. Oh, was die Weißfische anbelangt, sagte die falsche Schildkröte, du hast sie doch gesehen? Ja, sagte Alice, ich habe sie oft gesehen beim Mittag. Sie hielt schnell inne. »Ich weiß nicht, wer Mütter sein mag«, sagte die falsche Schildkröte, »aber da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen.« »Ja, ich glaube«, sagte Alice nachdenklich, »sie haben den Schwanz im Maul und sind ganz mit geriebener Semmel bestreut.« »Die geriebene Semmel ist ein Irrtum«, sagte die falsche Schildkröte. »Sie würde im Meer bald abgespült werden, aber den Schwanz haben sie im Maul. Und der Grund ist...« Oh, hier gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu. »Sag ihr alles das von dem Grunde«, sprach sie zum Greifen. Der Grund ist, sagte der Greif, dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollten. So wurden sie also ins Meer hineingeworfen. Sie mussten sehr weit fliegen. So packten sie die Schwänze mit ihren Mäulern. So konnten sie sie denn nicht wieder herausbekommen. So ist es. Danke dir, sagte Alice. Es ist sehr interessant. Ich habe nie so viel vom Weißfisch zu hören bekommen. Ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst, sagte der Greif. Weißt du, warum er Weißfisch heißt? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, sagte Alice. Warum? Darum eben, sagte der Greif mit tiefer, feierlicher Stimme, weil man so wenig von ihm weiß. Nun aber musst du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen. »Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen«, sagte Alice zurückhaltend, »aber bis gestern zurückzugehen wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war.« »Erkläre das deutlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst«, sagte der Greif ungeduldig, »Erklärungen dauern so schrecklich lange.« Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfang war sie etwas ängstlich, denn die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite, und sperrten Augen und Mund weit auf, aber nach und nach wurde sie mutiger. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe, ihr seid Altvater Martin, hergesagt hatte, und wo lauter andere Worte gekommen waren, da holt die falsche Schildkröte tief Luft und sagte, »Das ist sehr merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich«, sagte der Greif. »Es kam ganz anders«, wiederholte die falsche Schildkröte gedankenvoll. »Ich möchte sie wohl etwas aufsagen hören. Sage ihr, dass sie anfangen soll.« Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einigen Einfluss auf Alice habe. »Steh auf und sage her, preisend mit viel schönen Reden«, sagte der Greif. »Wie die Geschöpfe einen alle kommandieren und Gedichte aufsagen lassen«, dachte Alice. »Dafür könnte ich auch lieber gleich in der Schule sein.« Sie stand jedoch auf und fing an, das Gedicht aufzusagen. Aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, dass sie kaum wusste, was sie sagte, und die Worte kamen sehr sonderbar heraus. Preisend mit viel schönen Kniffen seiner Scheren, Wert und Zahl, stand der Hummer vor dem Spiegel in der schönen roten Schal. Herrlich, sprach der Fürst der Krebse, steht mir dieser lange Bart. Rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses sagt. Das ist anders, als ich's als Kind gesagt habe, sagte der Greif. Ich habe es zwar noch niemals gehört, sagte die falsche Schildkröte, aber es klingt wie blühender Unsinn. Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, ob wohl je wieder irgendetwas normal sein würde. Ich möchte es gern erklärt haben, sagte die falsche Schildkröte. Sie kann's nicht erklären, warf der Greif schnell ein. Sage den nächsten Vers. Aber das von den Füßen, fragte die falsche Schildkröte wieder. Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken? Es ist die erste Position beim Tanzen, sagte Alice, aber sie war über alles entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört. Sage den nächsten Vers, wiederholte der Greif ungeduldig. Er fängt an, seht mein Land. Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch herauskommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort. »Seht, mein Land und grüne Fluten«, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, »goldene Schuppen meine Rüstung und mit Austern trink ich Wein.« »Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören?« unterbrach sie die falsche Schildkröte. »Wenn sie es nicht auch erklären kann, es ist das verworrenste Zeug, das ich je gehört habe.« »Ja, Ich glaube auch, es ist besser, du hörst auf, sagte der Greif, und Alice gehorchte nur zu gern. Sollen wir noch eine Figur von dem Hummerballett versuchen, fuhr der Greif fort, oder möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied vorsingt? Oh, ein Lied, bitte, wenn die falsche Schildkröte so gut sein will, antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte. Der Geschmack ist verschieden. Singe ihr Schildkrötensuppe vor, hörst du, alte Tante? Die falsche Schildkröte seufzte tief und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme zu singen. Schöne Suppe, so schwer und grün, dampfend in der heißen Terrin, wem nach einem so schönen Gericht wässerte denn der Mund wohl nicht? Königin der Suppen, du schönste Supp, Königin der Suppe, du schönste Supp, wunderschöne Suppe, wunderschöne Suppe, Königin der Suppe. Wunderschöne Suppe. Schöne Suppe, wer fragt noch ne Fisch? Wildbret oder was wunst auf dem Tisch? Alles lassen wir stehen zu. Preisen allein die wunderschöne Suppe. Preisen allein die wunderschöne Suppe. Wunderschöne Suppe. Wunderschöne Suppe. Königin der Suppe. Wunderschöne Suppe. Den Chor noch einmal, rief der Greif, und die falsche Schildkröte hatte ihn eben wieder angefangen, als ein Ruf »Das Verhör fängt an« in der Ferne erscholl. »Komm schnell«, rief der Greif, und Alice bei der Hand nehmend lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten. »Was für ein Verhör«, keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts als »Komm schnell« und rannte weiter, während die Worte schwächer und schwächer vom Winde getragen ihnen folgten. Suppe, wunderschöne Suppe. Elftes Kapitel. Wer hat die Törtchen gestohlen?